Sie hören das Langenmüller-Audiobook »Sprechen wir über Preußen«, Teil 1 von Joachim Fernau. Gesprochen von Dieter Mann. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst. Sprechen wir über Preußen. Das hat Zeit, das läuft uns nicht weg. Sprechen wir zunächst von etwas anderem. Ich habe mir nie Illusionen über das Gehirn der Menschheit gemacht. Ich weiß, dass man durchaus zum Mond fliegen kann, ohne zu wissen, wer Hölderlin ist. Und ich weiß, dass der Mensch die Computererfindung zu machen imstande war, ohne seiner geradezu furchterregenden Blindheit und Ratlosigkeit Herr zu werden. Mit einem Wort, ich weiß, dass der Einzelne bewundernswert sein kann und dass das Menschengeschlecht ein Brechmittel ist. Wir werden einzeln und als Einzige geboren und wir sterben einzeln und als Einzige. Nun ist aber nicht zu leugnen, dass sich die Menschen zu einer gigantischen Herde ausgewachsen haben. Sie krabbelt vor unserer Tür, sie wimmelt in den Städten, sie überzieht das Land, sie krabbelt über der ganzen Erde. Es ist etwas entstanden, was niemand abschütteln kann, ohne gestraft zu werden, die Ketten der Gemeinschaft. Was will die Gemeinschaft Fundamentales? Ich weiß es nicht. Wenn Sie das heutige Gequatsche beiseite lassen, nichts. Jedenfalls kann ich nichts Fundamentales entdecken. Ich sehe die Menschen weiter essen, trinken, arbeiten, schlafen als Einzelne. So ist es doch. Essen, trinken, kleiden, lieben, schlafen, sterben. Das ist das Fundamentale. Das ist Existenz, das ist die Lebensbasis, oder? Das gibt die Erde her für den Einzelnen. Kommt etwas anderes heraus, wenn man es mit 100.000 oder mit einer Million oder mit einer Milliarde multipliziert? Das Fürchterliche ist, ja, es kommt etwas anderes heraus. Heraus kommen neue Eigenschaften, irreale Ziele, Rasseninstinkte, Nationalcharakter, Volksseele, Generationenkampf, Klassenbewusstsein. Das waren nicht Eigenschaften des Einzelnen, das sind Eigenschaften, die der Multiplikator gebiert. Das sind Sachen, nach denen die Gemeinschaft stinkt. In diesen Gestank ist der Einzelne eingebettet. Er ist die Ursache, aber er kann nichts dafür. Er hat es einst nicht gewollt. Zerbricht er die Ketten, wird er ein Lemure oder ein Anarch, ein Ausgestoßener. Was will ich sagen? Ich will sagen, begreife dich aus den Anfängen der Gemeinschaft deiner Vorfahren. Im Beginn der Gemeinschaft liegt der Schlüssel. Im Beginn der Gemeinschaft liegt die Entscheidung, ob das Molekül Sauerstoff oder Nitroglycerin wird. Deine Vorfahren waren nicht Deutsche. Sie waren Bayern oder Schwaben oder Friesen oder Obotriten. Waren sie gut oder schlecht? Sie waren es an den Ketten der Gemeinschaft. Ein guter Friese war anders gut als ein guter Alemanne. Ein tapferer Bayer war anders tapfer als ein tapferer Westfale. Die Ehre eines Hessen war nicht dieselbe wie die Ehre eines Kaschuben. Meine Vorfahren waren Preußen. Schon zu Lebzeiten nannten sie ihn den großen Kurfürsten. Mich wundert, dass das Wort auch den Bayern, den Sachsen, den Rheinländern so leicht von der Zunge geht. Was geht es sie an, wenn irgendjemand irgendwann für das Ländchen Brandenburg-Preußen etwas getan hat, was die Begünstigten, wie es in der Juristensprache heißt, als großartig empfinden? Es geht sie gar nichts an. Es geht sie gar nichts an, wenn es nur großartig war. Aber großartig ist eben sehr viel weniger als groß. Das Wort großartig ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, als man bei Horcher großartig speiste, Moltke bei Sedan einen großartigen Sieg errang und Wilhelm II. Die großartige Idee hatte, Sansibar gegen Helgoland zu tauschen. Das alles ist prima und hocherfreulich, aber mit allen Fasern sträubt man sich dagegen, es groß zu nennen. Nun ähnelten aber die Taten des Kurfürsten Friedrich Wilhelm einzeln betrachtet durchaus dem Horcher, Sedan und Sansibar. Das klingt nicht schön, ist aber wahr. Es muss also in dem Leben Friedrich Wilhelms etwas gesteckt haben, was mehr war. Gibt es das? Das gibt es. Auch wenn moderne, von der Geschichte abgenabelte Menschen das Wort groß aus ihrem Vokabular gestrichen haben. Es ist allzu deutlich, dass sie es aus Unbehagen gestrichen haben. Groß. Groß verlangt Ehrfurcht. Und wer hat heute schon Ehrfurcht? Staunen, ja. Bewunderung, ja. Beifall, ja. Das sind Richtersprüche. Man richtet gern. Ehrfurcht aber lässt verstummen und das Knie beugen. Dem echten Preußen fiel es nicht schwer, in Ehrfurcht das Knie zu beugen. Und den anderen? Ich frage, weil mir auffällt, dass kein anderer Stamm es über sich gebracht hat, einen seiner großen Männer groß zu nennen. Ist es nicht so? Hat das eine Bedeutung oder geht hier nur meine Bewunderung vor diesem preußischen Zug mit mir durch? Der große Kurfürst hat eine Staatsidee vorgelebt und das Staatsbewusstsein in die Herzen seiner Brandenburger gepflanzt. Seit dem großen Kurfürsten wussten die Menschen, dass sie in einem Staat lebten, der ihr Vaterland geworden war. Es mag 100 Beispiele dagegen geben, aber es gibt 10.000 dafür. Es hat weiter schlechte Bürger und schlechte Taten gegeben, natürlich, denn keine Idee macht die Menschen zu Engeln, keine verwandelt Charaktere, aber sie kann Herzen verwandeln. Der große Kurfürst hatte die Kraft dazu und er tat es, glaube ich, bewusst. Ist das groß oder ist es wurscht? Ich frage die Jugend. Dennoch hieß er nicht Friedrich Wilhelm der Große, sondern nur der große Kurfürst. Mit feinem Instinkt hat das Volk ihm die letzte Erhöhung versagt. Wir werden bei Friedrich dem Großen sehen, warum. Es ist die Stufe vom großen Regenten zum großen Menschen. Das Bild des großen Kurfürsten ist uns in mehreren zeitgenössischen Zeichnungen, Gemälden und Plastiken überliefert. Wir wissen recht gut, wie er aussah. Das meiste Vertrauen verdient wahrscheinlich eine Porträtzeichnung von Matthäus Merian dem Jüngeren. Merian war Schweizer, brauchte also nicht schön zu färben, er war ein nüchterner Beobachter, wie alle Merians, und an Van Dyck geschult. Auf diesem Porträt fehlt das Heroische vollständig. Der große Kurfürst sieht aus wie ein holländischer Minheer, ganz zivil, behäbig, etwas verschmitzt lächelnd und überraschenderweise ohne Züge, wie sie ein schweres Schicksal zu zeichnen pflegt. Ein netter Mann? Vielleicht. Zu Menschen, die er mochte und achtete, soll er sehr nett gewesen sein. Er konnte aber auch ein Biest sein. Dazu kam, dass er leicht jähzornig wurde, wie viele Hohenzollern. Ein netter Mann. Wenn er repräsentierte, liebte er Pracht und Würde. Im Felde lebte er wie seine Soldaten. Er schlief auch auf der nackten Erde im Regen, wenn es sein musste. Es musste oft sein, denn in seine Regierung fiel das Ende des mörderischen Dreißigjährigen Krieges. In seiner ganzen Jugend hat er nichts als Krieg gesehen. Es scheint, dass man so entweder eine Kanaille oder ein netter Mann wird. Stoßen Sie sich bitte nicht an meinen Extremen. Ich weiß natürlich wie Sie, dass die meisten Menschen weder das eine noch das andere werden, sondern Amöben bleiben. Friedrich Wilhelm war 20 Jahre alt, als er das verrottete Erbe seines Vaters übernahm. Die Kassen waren leer. Das wenige Geld, das nach den Landkäufen noch existierte, für lauter dummes Zeug verschleudert, das Land von den marodierenden Kaiserlichen oder Schweden ruiniert. Von den 10.000 oder 12.000 Einwohnern Berlins zum Beispiel war die Hälfte gefallen oder ermordet oder an Seuchen gestorben. Für die Schweden waren die altmodischen Befestigungen der Städte eine Kleinigkeit gewesen, für Tilly den Kaiserlichen ebenfalls. Magdeburg, einst 40.000 Seelen stark, hatte vielleicht noch 10.000. Die Stadt lag in Schutt und Asche. Ähnlich sah es in Berlin-Köln aus. Die Holzhäuser waren niedergebrannt, von den festen Steinernen standen über 300 leer. Türen und Fenster, in denen alle Scheiben fehlten, waren vernagelt. Pestgeruch umgab sie. In den Straßen fehlten die Pflastersteine, in den tiefen Kratern voll Unrat sielten sich die Schweine. Der fürstliche Lustgarten war ein verwilderter Sumpf geworden. Die Brücken konnten wegen ihrer Morschheit von Fuhrwerken nicht mehr passiert werden. Der Schlossplatz stand voller Buden und Baracken, die kurfürstliche Burg verfiel, es regnete durch das Dach in die Zimmer und von dort eine Etage tiefer in die Säle. Die Mauern zeigten faustdicke Risse und wurden notdürftig durch Balken gestützt. Niemand hatte Hand angelegt. Es war nicht nur Apathie, es geschah auch mit einem guten Schuss Berechnung. An einer Ruine und an armen Leuten vergreift sich kein Eroberer mehr. So sah das Land aus, als der große Kurfürst noch nicht der große Kurfürst war. Groß war nur sein Titel. Friedrich Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg, Erzkämmerer des Heiligen Römischen Reiches und Kurfürst, Herzog in Preußen, in Jülich, in Kleve, in Berg und Stettin, Herzog der Pommern, Kaschuben und Vandalen, Herzog in Schlesien zu Crossen und Jägerndorf, Graf zu Mark und Ravensberg. Das waren ererbte Titel, so etwas ist nicht preußisch, es ist hohenzollersch. Friedrich Wilhelm hätte sie gern für 100.000 Goldgulden hingegeben und noch einmal von vorn als Herr Schulz angefangen. Er musste es ja sowieso anfangen. Aber wie? Wenn wir es Schritt für Schritt verfolgen, eliminiert sich die Größe seiner Taten und Gedanken vielleicht von selbst. Als erstes entließ er den größten Teil der brandenburgischen Truppen. Ein überraschender Entschluss. Dazu muss man zweierlei wissen. Die Söldner-Soldaten, schlecht versorgt und wenig zuverlässig, waren kaiserlich gesinnt. Friedrich Wilhelm aber wollte mit Schweden, das seiner Haut am nächsten lag, zum Frieden kommen. Mit einem habsburgisch gesinnten Machtfaktor in Brandenburg war das unmöglich. Er musste die Schweden immer aufs Neue reizen und wie die Fliegen anlocken. Der Schachzug glückte. Der Waffenstillstand kam zustande. Der zweite Grund war, dass der junge Kurfürst von Königsberg aus operieren musste. Dort war sein Vater mit ihm auf der Flucht gelandet. Ein undisziplinierter Soldatenhaufen im weit entfernten Brandenburg hätte ihm schlaflose Nächte bereitet. Im März 1642 konnte er endlich seinen Einzug in Berlin halten. Sehr trübe Sache, dieser Einzug, aber die Berliner freuten sich. Er brachte ja endlich den Frieden. Dreimal noch zogen fremde Heere auf dem Marsch zu anderen Kriegsschauplätzen durch Brandenburg. Sie waren eine Gottesplage, aber es gab wenigstens keine Kämpfe mehr und kein Morden. Und doch Morde gab es, denn natürlich glaubten marodierende entlassene Soldaten und adlige Strauchritter die herrlichen Zeiten der Quitzos wiedergekommen. Aber der Spuk dauerte nur kurz. Der Kurfürst setzte sein Leibregiment gegen sie ein und auch die Bevölkerung jagte sie. Die Adligen wurden kurzerhand geköpft, die Soldaten gehängt. Dies geschah, um die Menschenrechte zu wahren, wie damals jedermann einsah. 1648 kam endlich der Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg zustande. Schweden als die eine der Siegermächte schloss ihnen Osnabrück, Frankreich als die andere der Siegermächte in Münster. Aber es fühlten sich noch eine Menge anderer Leute als Sieger. Da waren die Niederlande, auch der Papst. Die Spanier erschienen mit den Portugiesen, Venedig kam angereist. Kurzum, die große Sternfahrt nach Jalta begann. Wir wissen heute, was herauskam. Damals wusste es noch keiner. Ein einziger großer Wirrwarr herrschte in den Köpfen. Als Religionskrieg hatte die Sache begonnen, als Raubkrieg geendet. Wenn Frankreich gesiegt hatte, war also der Katholizismus Sieger. Aber der Katholizismus hatte verloren, denn der Kaiser in Wien war geschlagen. Wenn Schweden gesiegt hatte, dann war der Protestantismus siegreich. Schweden und Frankreich waren aber auch gemeinsam marschiert. Fest stand, und das ist Ihnen doch wohl klar, fest stand nur eins, dass Deutschland der besiegte und große Schuldige war. In diesem Moment war Deutschland nicht der Kaiser und nicht Luther. Deutschland war ein großer, wunderschöner Napfkuchen, der jetzt als Nachtisch aufgetragen wurde. Alle Sieger hatten Appetit und ihre Klappmesser mitgebracht. Friedrich Wilhelm war nicht da. Er war ja selbst eine Rosine im Napfkuchen. Das Einzige, was er hoffen konnte, war, glimpflich davonzukommen. Er sandte eine Delegation, die nicht nur gesandt, sondern, wie sich herausstellte, auch geschickt war. Der Wunschzettel der Sieger war immens. Schweden verlangte Pommern, Wismar, die Bistümer Bremen und Verden sowie Schlesien. Frankreich forderte die lothringischen Bistümer und freie Städte sowie das österreichische Elsass, Breisach und die Waldstädte. Man fasst sich an den Kopf. Das heißt, bis 1945 fasste man sich an den Kopf. Das große Feilschen und Kungeln begann. Der deutsche Michel begriff nichts davon. Er saß in seiner Zipfelmütze am lauwarmen Ofen, denn es war inzwischen Oktober geworden, und harrte der Dinge, die ihm sein Fürst ja wohl erklären würde. Du lieber Himmel, was sollte ein Fürst sagen? Haltet das Maul und lebt, konnte er sagen. Sehr einleuchtend nach 30 Jahren Mord und Brand und Schändung. Leben. Herrliches Wort. Nun kann man aber nicht dauernd »Wir leben« rufen. Man muss auch wieder Kohl pflanzen, Schweine züchten, das halbverhungerte Pferd vor den Planwagen spannen und die Gehöfte nach Korn und Bohnen abklappern. Der Alltag übernahm das Kommando. Die Fürsten brauchten sich da gar nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie taten es auch nicht. Geld hatten sie nicht mehr und Ideen auch nicht. Der große Kurfürst saß am Schreibtisch und breitete die Landkarte aus, um Bilanz zu machen. Er war in übler Laune. Vorderpommern, das Schweden an sich gerissen hatte, war futsch. Hier kamen Deutsche unter Fremdherrschaft. Die Schweden bequemten sich nicht einmal, Hinterpommern zu räumen. Sie trödelten noch 5 Jahre und saugten das Land aus. Sie hatten sich auch zusammen mit den Polen in Ostpreußen festgesetzt und flegelten da herum. Die Niederländer hielten weite Landstriche am Unterrhein besetzt. Kleve, Mark und Ravensburg standen nur noch auf dem Papier. Magdeburg war verloren gegangen, man hatte dem Kurfürsten die Anwartschaft versprochen. Wenn seine gute Frau Luise Henriette ihn besänftigen wollte, brach Friedrich Wilhelms gefürchteter Jähzorn durch. Er warf ihr den Kurfürstenhut vor die Füße und brüllte: Da, nehmen Sie ihn und regieren Sie. Es gab nichts zu regieren, es gab nur zu heilen. Wenn seine Wut sich gelegt hatte, krempelte er die Ärmel hoch und begann zu organisieren. Die Bevölkerung musste merken, dass er mitten unter ihr war. Er saß nicht wie die anderen Fürsten in Schlössern und ließ sich selbst hochleben, er saß in dem dunklen Kasten auf der Spreeinsel. Die Menschen hatten seit einer Generation während des ganzen mörderischen Krieges nur noch im engsten Kreis vor sich hingelebt, ewig geduckt und sich vor der nächsten Welle fürchtend. Ihnen war der Begriff Heimat zusammengeschrumpft zu den 4 Wänden. In großer Not denkt man nicht weiter als ich und du. Wohin soll man denn denken? Stimmt das? Ja, es stimmt. Und es ist auch verständlich. Friedrich Wilhelm, erfüllt von dem Ziel, den Menschen wieder ein Vaterland und eine Heimat zu konstruieren, ging behutsam vor, um die schnarchenden Nachbarn nicht zu wecken. In 2 Verträgen handelte er mit Polen die Souveränität Preußens aus. Das lag weit weg, niemand der Mächtigen kümmerte sich darum. Der Handel mit dem Osten kam wieder in Gang. Er musste das Geld bringen, woher sollte es sonst kommen? Er legte Schiffe nach Königsberg, sie sollten der Grundstock für eine Handelsflotte werden. Er horchte, muckte jemand auf? Nein, alles still. Zum ersten Mal nun erschienen brandenburgische Flaggen und Wimpel auch auf dem Ozean. Die Segler liefen Afrika an, sie waren sehr angesehen. Mit den blanken Talern, die der Handel brachte, begann der Kurfürst in Brandenburg mit dem Bau des Müllroser Kanals, der die Spree mit der Oder verbinden sollte. Schreit immer noch niemand? Nein, Gott sei Dank. Man war vollauf mit großer Politik beschäftigt. Schon stritt man wieder und ließ die Heere aufmarschieren. In merkwürdigen und auf den ersten Blick unangenehmen Gegensatz zu Brandenburgs friedlicher Entwicklung steht die Tatsache, dass sich der Kurfürst, er war nun um die 40, dauernd an fremden Feldzügen beteiligte. Aber das stimmt nicht. Es war nicht die Lust am Abenteuer. Er erlitt hier vielmehr das Schicksal von Seiltänzern, die dauernd von einer Seite zur anderen wackeln müssen, um sich aufrechtzuhalten. Man forderte für eine Freundschaft bald eine Beteiligung gegen Dänemark, bald am Rhein, bald in Polen, bald mit Habsburg gegen die Türken, bald gegen Habsburg. In jener Zeit wurden Freundschaften gewechselt wie Hemden. Man jonglierte sich durch die Politik der Großen, um nicht als Beute verschlungen zu werden. Friedrich Wilhelm kam aus dem Schwitzen kaum noch heraus. War er treulos? Ja. Zum Glück. Der schwedische König hatte ihm einmal, um ihn für sich zu gewinnen, gesagt, Gott spricht nicht mehr durch Propheten, sondern wo eine günstige Gelegenheit ist, seinen Nachbarn anzugreifen und die eigene Grenze zu erweitern, muss man dies für einen göttlichen Hinweis halten. 1673 schloss der schwedische König mit Brandenburg einen Nicht-Angriffspakt. 1674, während Friedrich Wilhelm am Rhein wieder einmal irgendjemand Hilfe leisten musste, fielen dieselben Schweden mit 16.000 Mann in die Mark ein und marschierten auf Berlin los. Ihr Weg war gezeichnet von brennenden Dörfern, erschlagenen Männern, geschändeten Frauen. Nun, lohnte es sich, treu zu sein? Bauern und Bürger versuchten verzweifelt, die Schweden aufzuhalten, bis Hilfe eintreffen konnte. Man war nicht nur verzweifelt, man war zum ersten Mal hasserfüllt. Die Bauern ließen ihre Sensen gerade schmieden, Frauen trugen ihnen Mistgabeln zu oder pflanzten sie gegen die Reiterei in den Boden. Auf die Fahnen mit dem brandenburgischen Adler hatte man mit Blut die Worte geschrieben, »Wir sind Bauern von geringem Gut und dienen unserem Kurfürsten mit Leib und Blut.« Das erste Bekenntnis des Volkes zu seinem Herrn. 1675 stand der schwedische Oberbefehlshaber Wrangel vor Berlin. Friedrich Wilhelm rückte in Eilmärschen heran. Man war 3 Wochen ohne Unterbrechung geritten, der Kurfürst von heftigen Gichtanfällen gequält an der Spitze, Wut entbrannt. Wrangel überlegte, Berlin erstürmen und sich verschanzen oder die offene Feldschlacht wagen. Er entschied sich für die Schlacht, er hielt sie für kein Wagnis. Bei Fair Berlin stießen die Heere aufeinander. Die Schweden wurden vernichtend geschlagen. Gesiegt hatte die Kriegserfahrung des Kurfürsten, ab Fair Berlin bitte der große Kurfürst und ein Mann, den Fontane einmal eine Mischung aus Grand Seigneur und alter Kriegsgurgel nennt. Ein Mann namens Derflinger. Ich sage ein Mann namens, denn ich fürchte, die heutige Zeit wird ihn nicht mehr kennen. Eine legendäre Gestalt. Aber nicht deshalb möchte ich ein bisschen bei ihm verweilen, sondern um denen eine Freude zu machen, die eine Herkunft von ganz unten für das einzige anständige Pedigree halten. Feldmarschall Reichsfreiherr von Derflinger war einmal Schneidergeselle gewesen. So hieß es jedenfalls noch im vorigen Jahrhundert, als man ihn damit herabsetzen oder zumindest als seltsamen Vogel kennzeichnen wollte. Überdies war Derflinger ein österreichischer Bauernsohn. Schöner geht's nicht. Seine Jugend fiel in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er diente zuerst in dem Privatregiment eines Grafen Thurn, der wie alle Herren damals, denen das Vaterlandsgefühl abhanden gekommen war, außer Rand und Band war. Der Herr Graf schleppte seine Soldaten und mit ihnen den jungen Derflinger von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz, schlug sich für die böhmischen Protestanten, kämpfte in Schlesien, wechselte zu Gustav Adolf über und focht mit ihm bei Breitenfeld und Lützen. Der österreichische Bauernjunge immer fester dabei und immer ein bisschen weiter auf der Leiter nach oben. Als Graf Thurn 1640 starb, blieb Derflinger bei den Schweden hängen. Da war er schon Oberst. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges, auf einem der Züge durch Brandenburg, begegnete ihm das Schicksal in Gestalt eines Fräuleins. Es war eine märkische, adlige junge Dame und sie wurde auch für Preußen schicksalhaft. Derflinger heiratete sie, nahm seinen Abschied, übersiedelte nach Brandenburg und entdeckte alsbald, zu seiner eigenen nicht geringen Überraschung, sein preußisches Herz. Als der große Kurfürst ihn kommen ließ, zeigte sich, dass sich die zwei gesucht und gefunden hatten. Es ist kein Zweifel, dass in jenen Stunden, in denen die beiden zusammenkluckten, das erste Stück Preußentum geboren wurde. Friedrich Wilhelm entwickelte seine zwei fundamentalen Pläne: Schaffung eines stehenden Heers mit Generalstab und Schaffung eines strengen, privilegierten Beamtentums. Die Zeitgenossen haben den Kurfürsten nach der Schlacht von Fehr-Berlin groß genannt. Die Nachwelt erst erkannte, dass seine Größe woanders lag. Er erfand die zwei Säulen des preußischen Herkules. Derfflinger war der richtige Mann, den Punkt 1 zu verwirklichen. Ich habe, urteilte er über die Söldnerheere, mein Leben lang viel Soldaten gesehen, sie taugen alle nichts. Ein gottverlassenes, wüstes Volk, das kein Singen und Beten kennt, nur fluchen, saufen, stehlen, rauben. Die Umwandlung in eine Truppe von fast modernem Geist muss ungeheuer schwer gewesen sein. Der Kurfürst hatte alle gegen sich. Die Städte verfluchten die Soldaten und wollten kein Geld herausrücken. Die Stände, vor allem in Ostpreußen, versuchten die zentrale Verwaltung von Berlin zu sabotieren. Der Adel knirschte vor Ohnmacht. Es muss eine verteufelte Situation gewesen sein. Jedenfalls waren die beiden Kumpane schwindelfrei. Die Städte und Stände kriegte Friedrich Wilhelm beim Kragen, indem er die indirekte Steuer erfand. Sie machte die direkten Zahlungen, die man dauernd hintertrieb, überflüssig. Den Adel, vor allem den Armen, köderte er, indem er ihm allein das künftige Offizierskorps reservierte, ihn an seinen Hof zog und auch selbst von nun an ständig Uniform trug. Ihre jüngsten Söhne berief er in eine Art Kadettenkorps. Ehe sie es sich versahen, waren sie aus dem Feudalstaat in einen Raisonstaat unter einem absolutistischen Herrscher hineingerutscht. Derfflinger werkelte indessen an der Soldateska. Es ging hart auf hart. Die neuen Kriegsartikel, die der große Kurfürst erließ, waren mit Blut geschrieben. Auf Gotteslästerung stand er tot. Auf Plünderung und Kameradendiebstahl stand er tot. Auf Ungehorsam stand er tot. Auf Fahnenflucht stand er tot. Der Galgen befand sich auf dem Molkenmarkt mitten in Berlin. Offiziere, die sich einem Befehl widersetzten oder eine Untat begingen, wurden hingerichtet. Duelle waren verboten. Derfflinger empfahl dem Kurfürsten nicht ein einziges Mal, einen Verurteilten zu begnadigen. Nicht schön, natürlich, das mit dem Klauen und Hängen, aber man muss ja nicht klauen, nicht wahr? Mit diesem neuen Heer war der Kurfürst bei Fehr-Berlin gegen die Schweden angetreten und hatte sie durch ganz Pommern und Preußen bis nach Livland gejagt. Ich hoffe, Sie sind nicht erstaunt, wenn ich Ihnen berichte, dass sich sofort Freund und Feind, der Kaiser, die Niederlande, Frankreich und Schweden zusammenfanden und den Kurfürsten zwangen, Vorpommern wieder an Schweden herauszugeben, an jene, die es sich einst geraubt hatten. Das geschah im Frieden von Saint-Germain 1679. Sicherlich fällt Ihnen auf, dass Saint-Germain-en-Laye in Frankreich liegt. Ja, mir fällt es natürlich auch auf, aber ich wundere mich nicht. Der Brandenburger Kurfürst Joachim I. hatte bei der Kaiserwahl 1519 gegen den Franzosen Franz I. gestimmt. Die Franzosen haben ein gutes Gedächtnis. 200 oder 300 Jahre machen ihnen nichts aus. Auch in unserer Zeit 1919 fand in Saint-Germain, dem einstigen Sommersitz von Franz I., ein Friedensdiktat statt, als wenn es keine anderen Städte in Frankreich gäbe. Darauf beschloss Friedrich Wilhelm, sich mit Frankreich zu verbünden. Es scheint total verrückt. Aber ist es die Geschichte des 20. Jahrhunderts weniger? Die Politik ist ein übles Geschäft, sie verdirbt angeblich den Charakter. Wirklich? Ich fürchte, charakterlose Politik wird immer von Leuten gemacht, die schon keinen Charakter mitbringen. Die wahre Politik aber erlöst ein Volk aus Schwierigkeiten. Diese Politik kann so perfide sein, wie sie will, sie verdirbt keinen Charakter. Der Politiker vergibt sich nichts. Der Kurfürst vergab sich nicht das Geringste. Er war gerissen. Carlyle hat ihn einmal durchtrieben, aber ehrenhaft genannt. Frankreich, das gerade dabei war, sich das deutsche Straßburg unter den Nagel zu reißen, ließ sich diesmal die Freundschaft des großen Kurfürsten und sein Stillhalten etwas kosten. Es legte auf den Tisch des Hauses jenen großen Haufen Golddukaten, den Friedrich Wilhelm für die Finanzierung des Heeres und der neuen Festungsbauten gerade so nötig hatte. Die Freundschaft hatte er nicht nötig. Er wusste, dass Ludwig der 14. ihn bei der nächsten Gelegenheit verraten würde. Das ist Preußens Schicksal geblieben. Als der französische Dukatenberg zusammengeschmolzen war und sich ringsum niemand mehr fand, den er schröpfen konnte, wurde Friedrich Wilhelm Falschmünzer. Irgendwie war dieser Mensch besessen. Am liebsten hätte er, wie das alte Sparta, Eisengeld geprägt. Das kann man, wenn man autark ist. Leider war er es nicht. Und wenn er im Ausland Eisen für eine Pflugschar kaufte, 24 Kreuzer, oder Bast für ein paar Butterbänder, 3 Kreuzer, oder Leder für einen Sattel, 4 Kreuzer, dann nahmen die Bayern, die Thüringer oder die Herren von Fugger den brandenburgischen Kreuzer, bissen darauf und konnten froh sein, wenn der Eckzahn nicht stecken blieb. Als der Kurfürst seine Falschmünzerei wieder aufgab, hatte er immerhin einen recht hübschen Schnitt gemacht. Wenn Sie versuchen, sich in jene Zeit zurückzuversetzen, müssen Sie Friedrich Wilhelm stets als gemütlich beleibten Mann mit lächelndem Mund und leichten Hängebacken sehen, wenn's auch schwerfällt. Andreas Schlüter, dem er nicht mehr begegnet sein kann, schuf 15 Jahre später das berühmte Reiterstandbild, das ihn als schneidigen Condottiere darstellt, der er ganz bestimmt nicht war. Die Großen sehen nicht immer wie Große aus. Das tun viel öfter Kleine. Im Grunde war er ein friedlicher Mann. Brandenburg hat nie einen Angriffskrieg geführt. Die anderen rings um ihn herum, Hunderte. Dennoch ist er als eine Art Raufbold in die Geschichte eingegangen. Erklärlich. Er ging immer in Uniform und nie im Homburg. Er hatte zum Schluss 30.000 Mann stehendes Heer statt 3.000 Balletteusen. Er parlierte nicht Französisch, sondern Berlinisch und Polnisch. Er war ein Stoffel. Er hatte kein Versailles, kein Nymphenburg, keine Hofburg, kein Winterpalais. Er hatte eine düstere Burg. Er war ein Tyrann. Das stimmt alles. Wer hätte damals nicht auch lieber in München als in dem Kreis Saal Brandenburg gelebt? Es schien so klinisch, so antiseptisch, so reglementiert. Auch das stimmt. Aber das ist nun mal so bei Geburten. Der große Kurfürst, inzwischen ist er an der Grenze des Alters angelangt, kümmerte sich tatsächlich um alles. Er hob die Verfemung der unehrlichen Stände auf, indem er ihnen die ehrbaren Zünfte öffnete. Das empfanden die Menschen damals als sensationell und, wäre es heute nicht vergessen, so müssten wir es auch bewundern. Natürlich finden sie es in keinem modernen Geschichtsbuch. Er befahl den Städten die Schaffung einer Feuerwehr, kaufte die neuesten Löschgeräte, verbot die bisher aus Holz und Lehm errichteten Schornsteine, ordnete die Wiederherstellung der verschütteten und verdreckten Brunnen an und ließ neue öffentliche Straßenbrunnen graben, neben denen der Wasserkübel aufgestellt wurde. Verunreinigungen der Flüsse wurden hart bestraft. Er erfand die Müllabfuhr. Er bestellte einen Gassenmeister, der vor jedem Haus den herausgestellten Unrat wegkarren und vor der Stadt abladen musste. Jeder Bauer, der zum Markt kam, war verpflichtet, auf der Rückfahrt eine Fuhre davon mitzunehmen. Er gründete die staatliche Post. Die breiten Ausfallstraßen wurden mit Bäumen bepflanzt. Unter den Linden entstand. Wer die Bäume zerstörte, dem wurde die Hand abgehackt. Pfui Teufel, ruhig Blut. Es wurden keine Bäume zerstört. Das haben solche Strafen so an sich. Die Polizei wachte. Friedrich Wilhelm vergrößerte sie und ließ sie auch nachts durch die Straßen patrouillieren. An jedem dritten Hause hatten die Bürger eine Laterne anzubringen, die in allen Nächten brannte. Von den nahen Müggelbergen gesehen, muss Berlin des Nachts einen einzigartigen Eindruck gemacht haben. Der Franzose Pantin schrieb 1676 nach Hause: Auf dem Wege nach Berlin bedient man sich der Postwagen, die Tag und Nacht durchfahren und wo nur bei Pferdewechsel ausgeruht werden kann. Aber ich hatte alle Mühsale vergessen, als ich Berlin zu sehen bekam. Alles schien so schön, dass ich den Eindruck hatte, als breite die Sonne durch ein Loch im Himmel ihre Wohltaten auf dieses Stück Erde aus. Nichts mehr von den Einöden, die ich durchreist bin. Die Stadt besteht aus drei Teilen, sehr regelmäßig angelegt. Der Lustgarten, der nur 500 Schritte misst, dient zur Erholung des Kurfürsten. Die Gärten sind von allen Arten Blumen angefüllt. Das Schloss ist sehr alt. Es flößt Bewunderung ein. Aber vor allem flößt es Rheuma ein. Friedrich Wilhelm trug es in christlicher Geduld. Er war wirklich ein wahrer Christ und der Hort, vielleicht der einzige, der christlichen Duldsamkeit. Er nahm die aus Österreich verjagten Judenfamilien auf. Als in Frankreich die Protestantenverfolgungen wieder ausbrachen, gab der Kurfürst den Hugenotten eine neue Heimat. Er schenkte ihnen Land und gewährte ihnen Darlehen zum Bau von Werkstätten und Fabriken. Gelehrten und Geistlichen zahlte er ein Gnadengehalt. 20.000 Flüchtlinge kamen und siedelten in allen Städten des Landes, auch im fernen Ostpreußen. In Berlin, Regierungszentrum der brandenburgisch-preußischen Länder, 18.000 Einwohner, war schon jeder fünfte oder sechste ein Hugenotte. Später kamen noch die Salzburger Flüchtlinge hinzu und Tausende von Holländern. Wohin strebten sie alle? In die Tyrannei? Sie strebten in die Ordnung, in das Recht, in die Sicherheit, in die Gedankenfreiheit. Das ist für Menschen, die durch viel Leid gegangen sind, wichtiger, als einmal stramm stehen zu müssen. Nicht mehr Angst haben zu müssen, war ihr Traum gewesen. Für sie alle war es kein Kunststück, in der neuen Heimat glücklich zu sein. Es besteht kein Zweifel, dass sie eine große Rolle in der Entwicklung zum Preußentum spielten. Sie wurden, in einem kuriosen Sinn, der Sauerteig. Mit ihrem sich glücklich fühlen und mit ihrem dankbaren Gehorsam, den sie den Alteingesessenen vorlebten. Viele von ihnen, auch von den Juden, wurden die preußischsten aller Preußen. Und Friedrich Wilhelm, war er glücklich? Er hatte keine Zeit dazu gehabt und jetzt war er alt und müde. Seine erste Ehe mit der niederländischen Prinzessin von Oranien, Luise Henriette, war sehr harmonisch. Die Berliner liebten sie. Sie amüsierten sich gutmütig über ihr Schrebergärtnern, über ihre Leutseligkeit und über ihr hübsches Aussehen. Viel wird sie in den turbulenten Jahrzehnten von ihrem Ehemann nicht gehabt haben. Sechsmal aber mindestens muss sie ihn aus nächster Nähe gesehen haben, denn sie gebar ihm 5 Söhne, nur 2 überlebten die Mutter, und eine Tochter. 1667 starb Luise Henriette. Friedrich Wilhelms zweite Frau wurde eine 32-jährige Witwe, Dorothea, Tochter des Herzogs von Holstein-Glücksburg. Ganz Brandenburg und Preußen schüttelte den Kopf. Ich auch. Und suche vergeblich in allen Quellen nach einem politischen Motiv, aber ich finde keines. So etwas Ähnliches wie Liebe kann es nicht gewesen sein. Denn er kannte die reife Dame kaum. Reich war sie auch nicht. Das Einzige, was sie mitbrachte, war ein unangenehmes Aussehen und einen schlechten Charakter. Die Berliner lernten sie hassen. Sie war rücksichtslos, hoffahrend und geizig. Sie war es in einem Maße, der an die Kaiserfrauen im Spätrom erinnert. Das ist ein hartes Wort, aber sie selbst lieferte den Beweis. Dorothea, die dem Kurfürsten trotz ihres vorgerückten Alters ebenfalls noch 5 Söhne gebar, setzte alles daran, ihrer Brut die Erbschaft zu verschaffen. Es scheint zu stimmen, dass sie ihrem Mann Tag und Nacht in den Ohren lag, den Kurprinzen Friedrich zu verstoßen, der die Dummheit begangen hatte, vor der Stiefmutter aus Berlin zu fliehen. Sie war nahe am Erfolg. Die Minister mussten dem Kurfürsten klarmachen, dass das gesetzlich unmöglich sei. Dorothea gab sich noch nicht geschlagen. Sie drückte Friedrich Wilhelm die Feder in die Hand und ließ ihn sein Testament machen. Es bestimmte, dass der ungehorsame Friedrich nur die Kur würde erhalten, alle Länder aber an die 5 Dorothea-Söhne fallen sollten. Dieses Testament hat den Historikern viel Kopfzerbrechen gemacht. Wie konnte der Kurfürst am Ende noch alles zunichte machen, was er geschaffen hatte? Wie konnte er die Idee, der er sein ganzes Leben gewidmet hatte, die Idee eines großen Vaterlandes Brandenburg-Preußen verraten? Ja, wie konnte er? Vielleicht war er verkalkt? Oder verkalkten Herrscher nicht? Ihr Jungen, ihr wollt doch immer, dass die Großen menschlich seien. Hier ist einer menschlich, nämlich alt und kaputt von der Anstrengung des Lebens und Sterbens müde. Er war nahe den 70. Manche reißen in diesem Alter noch Bäume aus und manche ziehen Pantoffeln an und bekommen Dackelaugen. Es ist sicher, dass der große Held Friedrich Wilhelm unter den Pantoffel kam, besser unter den Absatz. Er tat nichts mehr. Klein Messalina nahm ihm liebevoll alles ab. Ob an dem mörderischen Ruf der Kurfürstin etwas Wahres dran ist, ist ungeklärt. Seit sie da war, starben und erkrankten erstaunlich viele Mitglieder des Luise-Henriette-Clans. Indessen tapste Friedrich Wilhelm durch die kalten Räume des Schlosses oder saß vor dem Fenster und malte. Ja, er hatte oder sie hatte seine Liebe zur Malerei entdeckt. Überkommen ist nichts davon. Große Vorbilder kann er in seiner Jugend nur in den Niederlanden gesehen haben. In Brandenburg lebte kein Rembrandt, kein Vermeer, kein Franz Hals, kein Jordaens. In Spanien malte Velázquez und Murillo, in Frankreich Poussin und Delatour. In Berlin malte Friedrich Wilhelm. Die Ungeistigkeit Berlins war das Gespött ganz Deutschlands. Sollten Sie spotten. Deutschland. Wo war denn das? In Wien? In Köln? In München? Wo lag es denn? Wenn er die Bilanz zog, fand er Rembrandt, Newton, Molière und Racine, Leibniz und Spinoza seien zu entbehren. Und er trug, die inzwischen gichtig gewordenen Finger gehorchten ihm kaum noch, er trug 1.500.000 Untertanen, 2.500.000 Taler Einnahmen, 30.000 Soldaten, 110.000 Quadratkilometer Land. Gut. Punkt um. Er legte die Feder weg, empfahl seine Seele seinem reformierten Gott und starb. Er starb in Frieden und ohne Angst. Angst hat er wohl nie gehabt, außer vor Dorothea. Man schrieb Mai 1688. Auf den großen Ludwig XIV. Folgte in Frankreich der kleine Ludwig XV. In einem alten Geschichtsbuch lese ich die gleichen Ausdrücke über Brandenburg nach dem Tode des großen Kurfürsten. Dem großen Vater folgt in der Regierung der kleine Sohn. Es ist eine verteufelte Sache mit diesem Urteil. Der französische Ludwig XV. War eine Null. Mehr als das. Er war verhängnisvoll und die Ursache der späteren Revolution. Der Sohn des großen Kurfürsten war keine Null und er war, bewusst oder unbewusst, die Ursache des späteren Glanzes der preußischen Krone. Er hat in seinem Leben außer Unfug, weiß Gott, wenig getan. Aber zwei Taten sind es, die man nicht einfach verkleinern oder gar verhöhnen kann. Die erste fiel schon in die erste Stunde seiner Regierung, sozusagen in die erste Minute. Er schmiss die Dorothea-Söhne hinaus. Mit dem Hohenzollerschen Hausgesetz in der Hand, das jede Teilung des Landes verbot, annullierte er das Testament seines Vaters, nahm seinen Stiefbrüdern wieder alle Erbteile und Titel, die sie 60 Minuten lang besessen hatten, zahlte ihnen ein Apanage und schickte seine Stiefmutter zur Erholung nach Karlsbad, wo sie sich zu Tode erholte. Ein Husarenstück. In der Tat voll Saft und Kraft. Er hatte die Einheit gerettet. Woher der Schlappschwanz den Mut genommen hat, ist rätselhaft. Aber ist es nicht allein die Tat, die vor der Geschichte zählt? Die andere, die zweite Tat, geschah erst 13 Jahre später und wir wollen sie zurückstellen, um noch ein bisschen bei dem Schlappschwanz zu bleiben. Wenn man alles Erreichbare über diesen Friedrich den Dritten liest, so hat man am Schluss dasselbe Gefühl, mit dem man am Aschermittwoch erwacht. War alles ein Spuk? War dieser bucklige Narr von 31 Jahren ein Faschingsprinz oder war er wirklich ein Fürst? Die Geschichtsschreibung ist sich so gut wie einig. Er war ein Affe und ein Unhold. Der alte Historiker Gallus schrieb schon damals, Friedrichs Regierung war elend, man sage, was man will. Er war ein schwacher, ein unfähiger Regent. Er regierte sein Land auch gar nicht, Weiber und Günstlinge taten es. An seinem Hofe wohnte die Intrige, die Hinterlist, die Schmeichelei, Laster jeder Art. Er selbst war mehr als eitel, sein Hang zur Pracht, zur Verschwendung ging bis ins Kindische. In seinem Herzen war eine Leere, eine Langeweile, die nie durch etwas Ernstes ausgefüllt werden konnte. Er wollte groß sein. Da er aber keinen Geschmack, kein Gefühl, keine Einsicht dafür hatte, suchte er den Schein. Er schwamm in Vergnügungen, während das Land in Tränen zerfloss. Die Untertanen versanken unter der Schwere der Abgaben, der Hof versank in Festen. Ehrliche, rechtschaffene Leute wurden gestürzt und verjammerten ihre Tage in dumpfen Kerkern. Wirkliche Bösewichter, Blutegel des Landes, bekamen, sogar wenn sie in Ungnade gefallen waren, noch ungeheure Jahrgelder. Er war ein kleiner, lieber Junge gewesen, schwächlich, weichherzig, seit einem Fall als Kind ein bisschen bucklig. Er verbarg es später unter den langen Haaren seiner Perücke. Während seine Brüder Raufbolde waren, war er feige. Aber während seine Brüder faul und dumm waren, war er fleißig und begabt. Der tüchtige junge Prinz hatte einen klaren, scharfen Verstand, sagte Dankelmann, sein Erzieher und späterer Ratgeber, den er innig liebte und dann, ohne Anlass und ohne Gerichtsurteil, einkerkern ließ. Er war krankhaft eitel, im medizinischen Sinne krankhaft. Auch Kaiser Wilhelm II. War krankhaft eitel und auch er begabt und klug. Die Hohenzollern haben es tatsächlich fertiggebracht, den physikalischen Lehrsatz von den Gegensätzen, die sich ausschließen, zu widerlegen. Man konnte dem Fürsten die idiotischsten Schmeicheleien sagen, er strahlte. Als die höfischen Intriganten den aufrechten Dankelmann gestürzt hatten, glich der Hof einem Schlangennest. Eine der finstersten Gestalten war ein Pfälzer, ehemaliger Stallmeister von Kolbe, der mit einem jungen Weibsbild herumzog, natürlich schnell die Berliner Luft witterte und dort Fuß fasste. Was die beiden auf die Beine stellten, liest sich heute wie der reinste Schauerroman. Kolbe löste Dankelmann ab, wurde der absolute Beherrscher des Landes und, auf Drängen des Kurfürsten, vom Kaiser zum souveränen Grafen erhoben. Seine Katinka avancierte zur Maîtresse en titre, und je länger die Liste der Betten wurde, durch die diese Dame sich bei Hofe schlief, desto mehr amüsierte Friedrich sich darüber. Sie schüttelt den Kopf. Ich auch. Der Mann ist einfach nicht zu erklären. Er war peinlich. Auf einem Gemälde, das heute Neuchâtel hängt, macht er einen direkt blöden Eindruck. Er zeigt ein Schafsgesicht. Dennoch war er klug. Man kommt nicht darum herum. Kurz vor der Jahrhundertwende kam ihm eine Idee, die ihn so entzückte, dass er bis zu ihrer Verwirklichung im Jahre 1701 überhaupt nichts anderes mehr tat, als an diesem Einfall zu basteln. In genauer Umkehrung des preußischen Moltke-Wortes »mehr sein als scheinen« wollte er König werden. Nicht etwa wie sein Urahne Joachim Deutscher König, was immerhin bei einer anstehenden Wahl nicht so völlig absurd war, sondern bloß so König. König unter dem deutschen König. Dankelmann war schon gestürzt, Kolbe und seine Katinka fanden Friedrichs Plan großartig. Er hat endlose Mühen darauf verwandt, die Zustimmung des Kaisers und Königs in Wien zu bekommen. Die Bürger, vor allem aber die Bauern, bekreuzigten sich, ihnen schwanten schwere Zeiten. Hier würde ich gern den Friedrich für ein paar Minuten in einer Ecke abstellen und von den armen Leuten sprechen. Arm waren sie immer gewesen und sorgenfrei nie. Jetzt, seit 12 Jahren unter dem Verschwender Friedrich, waren sie bettelarm. Erinnern Sie sich, ein paar Generationen vorher hatten sich in der gleichen Not die Bauern in Süd- und Westdeutschland erhoben. Der Bauernkrieg war kein Krieg gewesen. Er war die erste echte Revolution in Deutschland. Ein unerhörtes Ereignis. Viel ehrenvoller, viel imponierender als die französische Pöbelrevolution von 1789. Es ging damals in Deutschland nicht allein um das tägliche Brot. Es ging auch um die Freiheit eines Christenmenschen, wie sie Luther in ihre Köpfe gesät hatte. Die Mark Brandenburg hatte die Revolution nicht mitgemacht. Im Gegenteil, ihre Bauern waren erschreckt von dem Aufstand gewesen. Jetzt, 150 Jahre später, wäre für sie der Zeitpunkt gewesen, das Wagnis nachzuholen und Friedrich mit seinen Blutsaugern fortzujagen. Derfflingers Heer war dezimiert und halb vergessen, der Alte selbst tot, die Generäle zahnlos, die Kassen leer, die Waffendepots leer. Sein Sohn, Kurprinz Friedrich Wilhelm, war entsetzt über die Zustände, die Gehirne leer, der Kurfürst dem Kaiser lästig, die Bündnisse weniger wert als das Pergament, auf dem sie besiegelt waren. Warum standen die armen Leute nicht auf? Weil sie sich fragten, ob es glücken würde? Das fragt man nicht mehr eine Minute vor der Explosion. Warum standen sie nicht auf? Um den naheliegenden Grund nicht zu erwähnen, schreiben Historiker, die up-to-date sein wollen, dass es an dem mangelnden Zusammenhalt bei der geringen Bevölkerungsdichte gelegen habe. Etwa in dem Sinne, als habe man sich in der brandenburgischen Einöde mit Rauchzeichen verständigen müssen. Andere wiederum meinen, die Wirkung Luthers sei verblasst gewesen und es hätten Führer gefehlt. Revolution, Rache, Bauern und Arbeiter, Tyrannensturz, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und jeden Sonntag ein Huhn im Topf. Schade. Es wäre ein Triumphkapitel ohne Gleichen geworden. Gewollt hätten es die Bauern angeblich. Eben das stimmt nicht ganz. Choleriker schlagen los. Sanguiniker sind verführbar. Stoiker verlieren einmal die Fassung, Zyniker aber, und der preußische Menschenschlag neigt bis auf den heutigen Tag dazu, Zyniker machen keine Revolution, sie machen Witze. Einer lautete: Großer J., erhalte du unseren Kurfürsten, wir können's nicht mehr. Oder: Vivat Friedrich und Charlotte, nimm sich gnädig zu dir, J. Oder: Keiner ist unsterblich, alle geht vorüber, hoffentlich ist Hunger nicht erblich, das andere kriegen wir schon über. Tatsächlich wuchs im einfachen Volk das Preußische in dem Maße, in dem es beim Kurfürsten abhanden kam. Diese komplementäre Entwicklung in der Geschichte ist nicht selten. Aber man findet sie nur bei armen Völkern. In einem Wohlstandsstaat kommt sie nicht vor. Die schweigende Mehrheit unserer heutigen Zeit hat nur eine laue Ähnlichkeit damit. Warum schweigt sie? Muss sie Angst haben? Fast nie. Das simple Nicht-Einverstanden-Sein ist etwas sehr Kümmerliches. Es liegt nicht daran, dass uns Deutschen das Rückgrat mehrmals gebrochen worden ist. Krüppel können viel Charakter zeigen. Es liegt an unserem heutigen satten Leben. Damals war Preußen arm und in großer Not. Die Korruption, Verschwendung und Skrupellosigkeit reichten vom königlichen Hof abwärts bis zur zweiten, dritten Stufe, aber dort machten sie Halt. Sie hatten dann das Volk erreicht. Und das Volk machte nicht mit. Es gab niemanden, der sagte, ich wäre ja dumm, wenn ich nicht auch. Darin liegt der Unterschied, falls Sie immer noch an der Vorstellung hängen sollten, dass auch unsere Zeit Rückgrat hat. Die Lage hatte sich verkehrt. Der Fürst versagte, das Volk hielt stand. Es klammerte sich an das ihm unbewusste Preußische. Es blieb integer, es hungerte, aber es hatte ein gutes Gefühl. Lächerlich, nicht wahr? Nun ja, am Preußentum ist schon etwas Kindisches. Mit der typisch berlinischen Schusterjungen Neugier wartete man nun, ob Friedrich König würde oder nicht. Er wurde. Der Kaiser weigerte sich zwar, ihn zum König zu erheben, aber er erklärte sich einverstanden, wenn Friedrich sich in Ostpreußen, das nicht zum Reichsverband gehörte, irgendeine Krone selbst aufs Haupt setzen würde. Der Kurfürst war überglücklich. König. Man rüstete zur Krönung in Königsberg. Im Dezember 1700 reiste der Hof ab, die Wagenkolonne wurde in 4 Abteilungen getrennt, weil die Unterkünfte sonst nicht ausgereicht hätten und auch die Wege zum Teufel gewesen wären. Es trampelten angeblich 30.000 Zugpferde gen Nordosten. Die Reise dauerte 12 Tage. 12 Tage lang saß, um Ihnen einen Begriff von der Großartigkeit unseres Friedrich zu geben, der Bruder des Kurfürsten in Samt und Seide und gepuderter Perücke, ehrenhalber, vor Kälte zitternd, auf dem Kutschbock des Wagens der Kurfürstin. Am 18. Januar 1701 fand die Krönung statt. Der Hofchronist und Zeremonienmeister Baron von Besser hat der Nachwelt die Zeremonie für 2000 Goldtaler, das waren noch Zeiten für Autoren, überliefert. Die Festlichkeiten begannen mit einem Umritt der höfischen Beamten und Ritter, begleitet von Herolden in goldbestickten Kleidern, Trompeten blasend und Pauken schlagend. An 5 Stellen der Stadt hielt der Zug und die Herolde verkündeten die Erhebung Preußens zum Königreich. Am 18. Januar begab sich in feierlichem Zuge der König nach dem großen Saal des Schlosses. Er trug ein scharlachrotes Kleid mit kostbarer Stickerei und Brillantknöpfen, rote Strümpfe, einen langen Purpurmantel, der mit Hermelin besetzt war und von einer Spange mit 3 großen Diamanten zusammengehalten wurde. Als der König auf dem Thron Platz genommen hatte, setzte er sich die Krone mit eigenen Händen aufs Haupt und ergriff das Zepter mit der rechten, den Reichsapfel mit der linken Hand. Hierauf eilte er zu seiner Gemahlin hinüber und setzte ihr die Krone aufs Haupt. Der große Historiker Ranke hat die Zeremonie nicht ohne Würde genannt. Ich finde die Zeremonie urkomisch. Der Mann mit dem Schafsgesicht geht zum Thron, setzt sich hin und greift sofort in die Wundertüte. Die Krone stülpt er sich persönlich auf die Perücke und befäustet sich dann, wie Karl der Große, rechts und links mit Zepter und Reichsapfel. Grotesk aber ist, dass er dann aufsteht, mal rasch rüber zu seiner Frau geht und die Operette dort fortsetzt. Das ist unglaublich. Ranke nennt auch das Selbstergreifen der Krone Würde geladen, wie seit den Zeiten des Staufenkaisers Friedrich II. Nicht mehr. Ja, du lieber Gott, wer hätte ihm denn sonst die Krone aufsetzen sollen? Der Papst verleugnete den Protestanten und Emporkömmling. Der Kaiser duldete nur. Andere Fürsten waren trotz des Rundschreibens nicht da. Also blieb ihm doch wohl kaum etwas anderes übrig, als sich die Preziose selbst zu nehmen. Alles, aber auch alles war peinlich. Deutschland lachte. Natürlich war der geheime Kronvertrag zwischen Kaiser und Friedrich längst zum Gaudium aller Fürsten publik geworden. Der Brandenburger hatte sich verpflichtet, in den vom Kaiser vom Zaun gebrochenen spanischen Erbfolgekrieg mit mindestens 8000 Soldaten einzugreifen. Ferner alle Forderungen, die der Kurfürst aus vergangenen Zeiten noch an Wien stellen konnte, zu streichen. Ferner seine Länder niemals aus dem Reich zu lösen und bei künftigen Kaiserwahlen seine Kurstimme stets dem Hause Habsburg zu geben. Ganz Deutschland lachte. Nur einer nicht, und zwar der klügste Kopf im Deutschen Reich, Prinz Eugen. Als er die Nachricht von dem Kronvertrag hörte, prophezeite er, dass dies der erste Schritt sei zur Unabhängigkeit Brandenburg-Preußens. Dass der Preis, den Friedrich zahle, ein bald vergessenes Kinderspiel sein würde. Der Kaiser möge seine blinden Minister aufhängen, er soll es wörtlich gesagt haben. Ja, da stehen wir nun, wir klugen Enkel. Wissen wir es jetzt? Hier ließe sich eine schöne Träumerei darüber anschließen, was geschehen wäre, wenn der Kaiser Nein gesagt hätte. Preußen kein Königreich, Brandenburg weiter eine Provinz, kein alter Fritz, kein Bismarck, kein Wilhelm II, kein Versailles, kein Hitler, kein Helmut Schmidt, nein? Ich glaube, es wäre gekommen, wie es kommen musste. Gibt es in der Geschichte ein Musste? Ich liebe das Mystische nicht, aber ich bin aus Demut beeindruckbar. Ich liebe auch den Gedanken an Kismet nicht, aber ich habe oft, zu oft gestaunt, wenn aus der Tiefe der Zeit Verborgenes ans Tageslicht stieg, wenn das Weizenkorn, das wir im Pharaonengrab fanden, nach 4000 Jahren in der Sonne aufbrach und wuchs. Das Wagner Wort: Im Zwange der Welt weben die Nornen, sie können nichts wenden noch wandeln, ist so unheimlich, so zwingend, so wahrheitsschwanger. Das Schicksal hätte auch damals seinen Lauf genommen. Sie dürfen es glauben. Preußen lag in der Luft. Es war schon ausgesät. Der preußische Geist war schon die Geheimparole der Historie. Wie morgen wieder, fühlen Sie es nicht? Ich sei ein verdammter Preuße? Ja, beides stimmt. Preuße und hierzu verdammt. Aber kehren wir in die Vergangenheit zurück. Nun war er also König und selbstverständlich begann er mit der Nummerierung wieder von vorn. Aus Friedrich dem Dritten wurde Friedrich der Erste. Alle Beamten und Militärs, auch die brandenburgischen, hatten sich königlich zu titulieren. Prinz Eugen wird gesagt haben, da haben wir's. Friedrich der Erste wollte nun zunächst einmal seinen Triumph in aller Ruhe genießen. Das tat er, indem er sich in Berlin feiern ließ und daneben auch gleich die erste Rate für seine Königskrone abschickte, 8000 Mann an den westlichen Kriegsschauplatz. Nicht er, nicht Preußen führte den Krieg, er hatte sich nur zu beteiligen. Die Hypothek machte ihn jedoch mitschuldig an den Toten. Das ist ein böser, ein unverzeihlicher Schandfleck. Der sogenannte spanische Erbfolgekrieg ist einer der sinnlosesten und deshalb widerlichsten Kriege, die von Dynastien je geführt wurden. Es ging um den leeren Thron von Spanien. Die französischen Bourbonen und die österreichischen Habsburger erhoben Ansprüche. Ihre Völker und andere Nationen wurden mit hineingezogen und bluteten jahrelang. Ich verstehe, dass ein Thron damals etwas Anheimelndes war. Ich begreife auch zur Not den Größenwahn Ludwigs des 14. und die Gier Wiens, aber die Völker zu morden, statt wie zu Neandertalers Zeiten die Thronanwärter persönlich in die Arena zu bitten, das ist ein Abstieg der Menschheit unter das Vieh. Ich spreche so böse, weil ich von Zeit zu Zeit über die Geschichte der Menschen schier verzweifle. Das Leid, das sie sich dauernd zufügen, müsste Berge versetzen können. Steht es mir als Preußen an, den Hohn, den Sarkasmus gegen den Krieg überschwappen zu lassen? Warum mir als Preußen? Preußen war nie kriegerisch. Preußen war militärisch. Das ist nicht das Gleiche. Der amerikanische Soziologe Quincy Wright hat die europäischen Kriege von 1480 bis 1940 untersucht, um festzustellen, wie oft Preußen an ihnen beteiligt war. Es steht hinter England, Frankreich, Spanien und 5 anderen Staaten erst an 9. Stelle. Leid, Tränen. Die Geschichte ist eine schöne Bestie. Ob Friedrich dem Ersten die Bedeutung aller Taten und Ereignisse klar war, ist schwer zu sagen. Die Schulhistoriker meinen nein. Aber ich neige eher zum Gegenteil. Er war Phantast und war Realist. Er war da und war nicht da. Ich habe den Verdacht, dass Friedrich wusste, was die Königskrone bedeutete. Eine Klammer. Die kurhohenzollerischen Länder bestanden ja nicht nur aus Preußen und Brandenburg. Da gab es noch die kleinen Kleckse im Westen. Kleve, Mark, Moers, Lingen, Halberstadt, Lauenburg, Ravensberg, Minden und einen Fetzen in Schlesien. Eine Krone macht den Zusammenhalt bewusster als ein Hut, auch wenn das eine Illusion ist. Er gibt uns auch noch andere Rätsel auf. Er vermittelte dem Volk etwas von seinem eigenen pietistischen Glauben und schuf damit eine Atmosphäre des Vaterverhältnisses. Schade, dass das Wort Chamäleon nicht von Kamel kommt. Ich hätte ihn sonst gern ein Chamäleon genannt. Er rief den großen Andreas Schlüter nach Berlin und ließ ihn das Schloss erneuern. Bis zur Schleifung durch die russische Besatzung 1950 war es eine der schönsten Bauten. Er ließ das Zeughaus, die Sternwarte und Schloss Charlottenburg bauen und die Friedrichstadt anlegen, den frühesten systematisch geplanten Städtebau. Er gründete eine Akademie der Künste und bald darauf die ehrwürdige Berliner Akademie der Wissenschaften. Er berief auf Empfehlung seiner Frau Sophie Charlotte Leibniz zum ersten Präsidenten. Kein großes Kunststück, aber er hätte auch daneben greifen können. Er gründete die Universität Halle und machte sie zu einem Mittelpunkt des geistigen und geistlichen Lebens. August Hermann Franke wurde als Professor berufen, ein Mann von ungeheurem Einfluss auf das Geistesleben. Er berief auch Pufendorf, den Begründer der Naturrechtlehre und bahnbrechenden Historiographen, und Thomasius, jenen ungewöhnlichen Feuerkopf, der als erster die Kollegs in deutscher Sprache hielt und auch als erster in Preußen ungestraft gegen das Gottesgnadentum der Fürsten sprach. Fast alle waren sie Flüchtlinge, Verfolgte in ihren Landen gewesen und hatten die Heimat verlassen, um die Freiheit zu wählen. Preußen. Merkwürdig, nicht wahr? Man würde staunen, wenn man den Flüchtlingsstrom vor sich sehe, die Schar der illustren Männer, die schon seit dem großen Kurfürsten in die 10.000 zählenden Hugenotten, Salzburger, Holländer und Juden. Was wurde aus ihnen? Tja, was wurde aus ihnen? Wurden sie Preußen? Ich glaube, die Frage ist schief. Sie schlüpften nicht in einen schon existierenden echten Preußen hinein, sondern sie halfen ihn schaffen. Der preußische Geist war da. Der Preuße aus Fleisch und Blut aber entstand erst jetzt. Eigentlich ist er, jetzt begehe ich eine fürchterliche Sünde, eigentlich ist er eine rechte Promenadenmischung. Sind es Leistungen Friedrichs? Natürlich nicht. Es sind Leistungen des preußischen Geistes. Aber der König hinderte ihn nicht. Er trug wenig oder nichts dazu bei, aber dieses Chamäleon hatte Freude an dem, wozu es selbst nicht imstande war. Hier kommt mir der Gedanke, dass die heitere Freude, die Fähigkeit, sich wie ein Kind zu freuen, eigentlich auch ein Metermaß ist, das man an einen Herrscher legen sollte. Man sollte die Mächtigen der Welt auch daraufhin einmal untersuchen. Freude haben und zeigen. Noch einfacher ausgedrückt, sich über Unscheinbares mehrmals am Tag die Hände reiben. Und das bei Friedrich vor stets leerer Kasse ist entweder eine schöne Leistung des Gemüts oder schiere Dämlichkeit. Oder ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Als Pufendorf für den König die Geschichte des großen Kurfürsten geschrieben hatte, schenkte ihm Friedrich 10.000 Taler, eine unerhörte Summe, die Pufendorf aber nie erhielt, weil nichts da war. Herr von Prietzen, der eine Art Kultusminister war, konnte mit 400 Talern Jahresgehalt bei seinen vielen Verpflichtungen nicht leben und nicht sterben. Leibniz unterbreitete dem König den exzentrischen Plan, Prietzens Gehalt durch eine Lotterie aufzubessern. Der König lehnte das als blödsinnig ab und empfahl Prietzen, sich durch eine Seidenraupenzucht Geld dazu zu verdienen. Finden Sie sich bei diesem Charakter noch durch? Es ging abenteuerlich zu. Als der Scharlatan Caetano auftauchte und behauptete, Gold machen zu können, schenkte Friedrich ihm seine mit Brillanten besetzte Miniatur und richtete ihm ein Labor ein. Trug man dem König im gleichen Atemzuge die Notlage eines Dorfes nach einer Feuersbrunst zu, so zeigte er sich so nüchtern wie ein gekacheltes Bad. Er befahl die Gründung einer Feuerversicherungskasse. Genialisch und närrisch, traumwandlerisch und hanswurstig. Jedenfalls war Friedrich nicht die Null, als die ihn die Geschichte so oft hinstellt. Drei solcher Herrscher wären ein Verhängnis gewesen. Einer aber, ich kann mir nicht helfen, ich finde ihn ulkig. Nun ist das wahrhaftig kein Kriterium für einen König, aber immerhin für einen Menschen. Und dazu noch für einen Preußen. Jetzt steht eigentlich die Gretchenfrage an. Hätte ich damals leben mögen? Wenn man heute lebt, ist es kein Kunststück zu wählen. Überdies haben ja meine Vorfahren unter Friedrich gelebt und überlebt. Ob wir das von unseren eigenen Enkeln behaupten können, ist ein bisschen ungewiss, nicht wahr? Preußen war arm. Aber in den größeren Städten, vor allem in Berlin, gab es viele kleine Freuden. Es gab eine bescheidene Oper, es gab literarische Zirkel, es gab Konzerte. Das alles interessierte den König brennend und gefiel ihm großartig. Er ging nie hin. Die Stadt war hübsch geworden. 50.000 Einwohner machten sie quirlig. Es gab Geschäfte, Restaurants, Konditoreien, sogar Hotels. Und nirgends blühten die Linden schöner als unter den Linden der unsterblich gewordenen Allee. Bonjour, Berlin. Das war das Langenmüller Audiobook »Sprechen wir über Preußen« von Joachim Fernau, Teil 1, gesprochen von Dieter Mann. Abschließend möchten wir Sie noch auf weitere Hörbücher aufmerksam machen. Ein Gesamtverzeichnis der Langenmüller Audiobooks können Sie anfordern bei Buchverlage Langenmüller Herbig, Thomas Wimmering 11 in 80539 München. Und hier noch ein Auszug aus dem Langenmüller Audiobook Halleluja von Joachim Fernau, gesprochen von Dieter Mann. Dass Amerika nach Amerigo Vespucci heißt, weiß jeder Mann. Wer aber, so fragt man sich, hat dem unschuldigen Erdteil diesen Namen angehängt? Denn Vespucci hatte weder die neue Welt entdeckt noch Nordamerika jemals gesehen. Er war überhaupt ein rechtes Lügenmaul, aber von der Namensgebung hat er keine Ahnung gehabt. Wer also ist der Schuldige? Nun, wer wird es wohl sein? Wir haben allen Grund, uns an die Brust zu schlagen, denn es war ein Deutscher. Im Jahre 1507 brachte der Geograph Waldseemüller die erste Karte von der neuen Welt heraus und erkühnte sich, dem Kontinent auch gleich einen Namen zu geben. Vom Norden sprach man wenig, der Süden war weit besser bekannt und die Weisheit hatte man aus den Schriften des Herrn Vespucci. So kam Waldseemüller zu dem Geniestreich, nach dem dubiosen Florentiner einen ganzen Erdteil zu benennen. Den Namen haben wir also. Und wenn wir ihn fortan im Munde führen, so wollen wir uns einigen, an Nordamerika, besser noch nur an die USA zu denken. Dass es die Vereinigten Staaten von Amerika gibt, verdanken wir, abgesehen vom dritten biblischen Schöpfungstag natürlich, vor allem den Briten. Hätten sie nicht die Idee gehabt, die Indianer auszurotten, so würde Nordamerika ein ganz anderes Schicksal erfahren haben. Es hätte das Schicksal Afrikas gehabt. Das heißt, es wäre jetzt so weit, dass die Weißen das Land räumten und 20 oder 30 Indianerstaaten ihre Befreiung vom Joch der Kolonialherren feierten. Die neuen Staatspräsidenten würden statt Lumumba und Mobutu wiehernder Mustang und listige Schlange heißen und ihre First Ladies heller Morgen und fleißige Finger. Und in Bonn wäre für sie, wenn sie ihr Entwicklungsgeld abholten, eine Ehrenkompanie angetreten. Hören Sie nun noch einen Auszug aus dem Langenmüller Audiobook »Cäsar lässt grüßen« von Joachim Fernau, gesprochen von Norbert Langer. Die Geschichte Roms begann also recht dubios, aber nicht langweilig. Kaum wachten sie des Morgens mit 5000 Mückenstichen auf, begannen schon die Sorgen. Sie tasteten mit der Hand nach rechts und nach links und siehe da, keine Frau lag neben ihnen. Sie gingen ins Bad zum Zähneputzen, kein Wasser in der Leitung. Sie steckten den Kopf aus der Tür, der Tiber war über die Ufer gekommen. Sie warfen einen Blick ins Tal, der Großvater schwamm wieder mal oben. Wie sollen wir, dachten sie, jemals zu einem Weltreich kommen? Am drückendsten war der Mangel an Frauen. Nur wenige nannten eine ihr eigen. In Tag- und Nachtschichten kann man zwar manche Not lindern, aber Nachkommenschaft will immer noch ihr Dreivierteljahr. Dazu kam, dass die Männer immer zahlreicher wurden. Denn es sprach sich bald herum, dass die Römer alle Landstreicher und Verstoßenen mit offenen Armen aufnahmen, in der richtigen Erkenntnis, die ja auch Amerika in seiner Pionierzeit hatte, dass dieser Menschenschlag in rauen Zeiten vielseitig verwendbar ist. Aber verstoßene Töchter waren leider nicht darunter. Nun kann man, wie es die Römer getan haben, 300 Jahre auf eine Wasserleitung warten. Auf eine Frau nicht. Eines Tages gingen daher die Nerven mit ihnen durch. Bei einem Fest, zu dem sie die sabinischen Nachbarn geladen hatten, raubten sie kurzerhand deren Töchter. Es ist der berühmte Raub der Sabinerinnen. Die Sache ist jedoch nicht so recht klar. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie man rauben kann, wenn man sich in den eigenen vier Wänden befindet. Ich dachte immer, rauben hieße, sich mit der Beute auf und davon machen. Wenigstens um ein paar Ecken.